Bombing von Dino Pešut. Übersetzung aus dem Kroatischen Krešimir Bobasch. Regie Jörg Schlüter. Ich stelle mir eine Bühne vor. Die größte, breiteste der Welt. Ich stelle mir die Finsternis vor. So also sieht Belgrad aus. Ich hatte zu viel zu trinken. Ich kann kaum die Straßenecken voneinander unterscheiden. Einen Köter, der mich anschaut. Ich stelle mir eine Bühne vor. Die größte, breiteste der Welt. Eine leere Bühne. Nur eine Figur gleitet in ihre Mitte. Zum Publikum, zur Zukunft, zum Morgen. Die Rundbühne dreht sich. Es ist Frühling, meine Knie sind klebrig. Die ganze Welt hat höfliche Herren als Staatsoberhäupter. Nur wir hier haben Bestien. Ich wurde süchtig nach Krieg wie nach Heroin. Ich verfolge seine Schritte. Ich schnuppere, ich bettle und flehe für nur noch ein kleines bisschen, nur ein wenig Krieg. Dieser Balkan kommt mir wie ein Bahnhof, ein Flughafen vor. Ich irre durch sein Ungebiet fast schon 10 Jahre herum, um nur noch einen kleinen Schuss Krieg zu bekommen. Ein Gramm tot. Ich habe nichts außer der Sehnsucht nach Krieg. Vielleicht war meine gesamte Reise nur ein aufgeschobener Selbstmord. Ich habe viel zu wenig geschrieben, als dass ich mich Reporter nennen kann. Ich habe niemanden gerettet, sodass ich mich nicht Wohltäter nennen kann. Ich bin wegen des letzten Schusses Krieg gekommen. Auf der Straße gibt es keine gute Ware mehr. Es gibt keinerlei Blutbäder oder Massaker oder Völkermord. Das Blut auf der Straße ist getrocknet. Und anstelle dieser Fluten sind Heroinfelder gewachsen. Einst war ich Dichter und habe mich deswegen erschrocken. Einst war ich auch Schwuler und bin davor weggerannt. Einst hatte ich auch einen Namen. Ich hieß Rudi. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob ich nur ein Gespenst bin. Ich stelle mir eine Bühne vor, groß und leer, wie Belgrad heute Nacht. Ich stelle mir eine Bühne vor, eine Rundbühne, die sich dreht, und ich begehe ihre Mitte. Ich halte mein Gleichgewicht. Ich bin Emma Bovary. Ich lebe in einer Fantasie, um zu überleben. Ich schiebe meinen Selbstmord auf. Und für einen kurzen Moment schütze ich mich vor der grauenhaften Einsamkeit. Ich bin Emma, aber eigentlich ist es mir egal, weil das Einzige, was ich will, worüber ich fantasiere, träume, wofür ich zu Gott bete, meditiere und beschwöre, ist jemandem wie mir zu begegnen. Zum Küssen und in dessen fester Umarmung zu bleiben. Und die Rundbühne steht plötzlich still. Diese Blicke, intensiv, bettelnd, verzweifelt, stets jenseits von Gesellschaft, Gesetz und Nacht. Er geht leise an mir vorbei, wie ein verfickter tschechowscher Engel. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Ich gehe an ihm vorbei. Die Wand meiner Einsamkeit wurde zerbröckelt. Wegen der Wucht senke ich meinen Kopf. Ich spüre mein Herz im Hals, wo sich eigentlich meine Schilddrüse befindet. Und ich werde zum Orpheus. Ich gehe weg und blicke nicht zurück. Langsam. Meine Knie werden schwach und berühren sich. Und in dem Moment Tumult. Ich weiß nicht, ob der Tumult echt ist oder nur eine Tonspur meiner Panik, meiner Angst ist. Ich folge ihm. Ich bin seine Eurydike, wegen der er gekommen ist. Mein Erlöser. Ich folge ihm langsam und hoffe, dass er nicht zurückblickt, weil ich dann verschwinde. Ich stelle mich dumm. Wenn ich aufhöre zu gehen, sterbe ich vielleicht. Aber vielleicht sind wir schon tot. Nur zwei Gespenster. Eurydike wusste, wie lang der Weg ist. Die Flugzeuge brechen durch. Aber vielleicht habe ich das auch nur erfunden. Vielleicht hat mein Verstand nur eine Tonspur der Katastrophe erstellt, um mich zu schützen und die Begierde zu tilgen. Er steht still. Ich drehe mich um. Er sieht mich an. Und so haben wir uns kennengelernt. Sein Blick ist so scheu. Und er sagt mir, ich bin einsam. Nimm mich. Und ich denke, fick mich. Fick mich. Ich will dich. Rette mich und bring mich von hier weg. Ohne ein Wort zu sagen, gehe ich zum nächsten Gebäude. Ich folge ihm. Wegen der Sirenen. Wegen der Sicherheit, versichere ich mir. Wir kehren in den Hades zurück. In die Nacht, in die Finsternis. In ein Trauma. Und in den Keller. Die Feuchtigkeit des Kellers nimmt mir den Atem. Sie stinkt nach Tod. Ich berühre seine Hand. Ich spüre seinen Herzschlag. Don't be afraid. Das müsste ich ihm sagen. I am not afraid. Wiederhole ich mir. Beruhige ich mich. Wir sind nicht allein. Ich umschließe seine Hand. Ich zerre ihn in die Ecke. Es ist dunkel. Ich küsse ihn. Eine Frau jammert etwas vor sich hin. Sie seufzt. Ich kann kaum atmen. Ich schlucke das Stöhnen runter. Seufze. Schon jetzt weiß ich, dass dies ein Andenken, eine Matrioschka dieses Kriegs sein wird, die ich nach und nach öffnen werde, in meinen Träumen und in den schlaflosen Nächten. Ich will seinen Namen nicht erfahren, ich will nur ihn. Und lange werde ich denken, dies wäre Liebe. Dieser Widerschein des Glückes, der mich geküsst hat. Ich täusche vor, ich wüsste, was ich tue. Ich übergebe mich ihm. Er ist schön. Er ist nicht so alt, wie er mir anfangs vorkam in der Nacht. Er ist zu jung. Ich küsse ihn. Und ich drücke ihn. Fester. Ich drücke ihn gegen die Wand. Und seufze. Und speichel. Und versuche. Wir täuschen beide vor, wir wüssten, was wir machen. Und statt neuer Versuche, ein leises Aufgeben. Und dort, wo eine Erektion sein sollte, eine Umarmung. Wir sind still. Nur unsere Herzen schlagen weiter. Niemand rührt sich. Angst ist in unsere Knochen gekrochen. Reue. Schuld. Scham. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ich höre das Rasseln des Gürtels, den scharfen Zug des Reißverschlusses und Sportschuhe, die gegen den Stummboden prallen. Ich bleibe allein. Ich stelle mir die größte Bühne der Welt vor. Ich verlasse das Gebäude. Ich spüre, wie mich die Nacht verschluckt. Eine Frau betet. Ein Mann nörgelt. Einige Kinder flüstern sich etwas zu. Dies ist die Klangkulisse meines Misserfolges und des Krieges. Eines Versuchs, die Unschuld zu verlieren. Das geht aber erst später. Dem Tod bin ich schon hunderte Male entwichen. Hoffentlich habe ich noch Kredit. Ich stehe regungslos da. Ich gehe so schnell ich kann. Ein stechender Schmerz bei jedem Schritt. Ich warte darauf, dass es aufhört. Ich gehe weg. Eine Granate gleitet leise durch den Himmel. Und wie viele schwule Jungs verwandle ich eine Erfahrung in ein Andenken, das ich unterdrücke. Ich kollagiere Trauma wie ein Kunstwerk. Ich bin der Zeuge meiner eigenen Trauer, meines eigenen Unglücks und nicht deren Protagonist. Ich sehe zum Himmel hinauf und spüre, wie dieser Moment langsam in die Vergessenheit gleitet. Am Firmament strahlte ein großer Fehler. Glitch. Das amerikanische GPS hat sich verschätzt. Wie wir. Für nur einige Zentimeter und einige Sekunden zu früh. 440 unglückliche Meter und kleine Kometen rieselten auf die chinesische Botschaft hinunter. Und zwischen den Wänden, den Trümmern, Shao Yunhuan, Xu Jinghu und seine Frau Chu Ying. Ja, Krieg ist Fehler. Das habe ich damals verstanden. Das Finale des Krieges waren 440 vom GPS-System falsch eingeschätzte Meter. Das war die Welt, die ich an diesem Abend verließ. Wie ein Geheimnis, ein Trauma und ein Keller. Das sind die ersten Sätze meines zukünftigen Buches. Morgen habe ich die Geheimnisse meiner Nacht abgewaschen und mich sorgfältig darauf untersucht, ob sich nicht irgendwo eine kleine Wanze oder eine kleine Bakterie versteckt hat. Der Anfang einer Hypochondrie anstelle von Scham. Schon morgen habe ich festgestellt, der Krieg ist vorbei. Dass ich nirgendwo hin kann, dass ich nach Hause muss und dass ich nichts gelernt habe. Schon morgen bin ich in ein Flugzeug gestiegen und habe mich in eine andere Person verwandelt. Von einem Drogensüchtigen wurde ich zum Dichter der menschlichen Zerstörung, zum Europäer mit einer poetischen Balkanseele, dem es gelungen ist, die grausamen Kriege in Jugoslawien objektiv zu schildern, hat einst ein deutscher Kritiker beteuert. Er hat deren Elend besser beschrieben, als sie es selbst hätten tun können, sagte einst ein anderer deutscher Kritiker. Und morgen schrieb ich ein Buch und übermorgen hat sich das Buch gut verkauft. Morgen wurde der Frieden unterschrieben, noch ein Glitch in der Geschichte, und der Balkan ist ein glühender Eiswürfel, ein kitschiges Oxymoron, das schmilzt, einen Tropfen nach dem anderen, einen Tag nach dem anderen. Morgen. Also lese ich aus meinem Buch in Provinzbibliotheken, die wohlhabenden Frauen fühlen mit und die Studenten sind scharf auf mich. Morgen fing ich an, Theaterregie zu studieren. Und schon morgen während der ersten Prüfung bestand ich darauf, eine leere Bühne zu haben, obwohl sie klein wie ein Schuhkarton war. Morgen bin ich nach Berlin gezogen, in eine kleine, charmante Wohnung im Prenzlauer Berg. Jetzt lebe ich mit Künstlern. Und morgen schloss ich mein Studium ab. Morgen wurde aus Ehrgeiz Karriere und schon übermorgen wurde aus Karriere Job. Morgen startete meine Karriere durch. Belgrad, Zagreb, Ljubljana. Wien, München, Berlin. Und in Berlin bin ich dann geblieben. Morgen sah Berlin wie Belgrad während des Krieges aus. Morgen versuchte ich mich zu verlieben und dachte an den Jungen aus Belgrad. Und dann schrieb ich das auf. Und anstatt von gestern fing ich endlich an, über morgen zu schreiben. Morgen zerbrachen sie unsere Herzen und morgen fingen wir einen neuen Anfang an. Morgen fiel die alte Welt, morgen erwachte eine neue Hoffnung, morgen wurde eine neue Welt versprochen. Morgen hat sich Stefan Zweig im Grab umgedreht und flüsterte, nicht noch einmal, nur nicht noch einmal, nur nicht noch einmal diese alte Überzeugung, wir würden in der besten aller Welten leben, der genügend besten, sodass wir solch eine Angst vor Weißbrot hätten und uns überzeugen würden, dass Impfungen eine gewisse Verschwörung wären. Morgen haben wir uns bei Facebook eingeloggt, um alles zu erzählen und zu erläutern, um alles zu liken und zu teilen, sodass uns Facebook schon übermorgen langweilig wurde und wir schon morgen auf Instagram übergehen mussten, um dort alles zu erzählen und zu erläutern, um alles zu liken und zu teilen. Morgen haben wir uns gefickt, morgen haben wir uns geknuddelt, morgen haben wir uns gestritten und haben uns morgen wieder gefickt, um uns zu versöhnen. All dies geschah morgen, weshalb ich heute all das gelöscht habe. Es ist einfacher, über ein Fremdes und nicht über das eigene Leid zu schreiben. Morgen habe ich Oscar Wildes Salome inszeniert, Elfriede Jelineks Nora und Henrik Ibsens Nora, Antigone und Elektra, Ivana Psychos Bombenweib und Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. Morgen habe ich alle Frauen inszeniert, weil es Schwule im Theater nicht gab. Morgen fand die Welt neue Feinde. Morgen stellte CNN eine neue Freakshow vor, neue weinende und dreckige Gesichter, und schon morgen wurden sie auf ihre Undankbarkeit hingewiesen, und schon morgen kam anstelle von Mitgefühl Paranoia. Paranoia in den Zügen, auf den Flughäfen und in den Demonstrationen, Paranoia vor der einfachen Erkenntnis, dass die Welt nicht schwarz-weiß wäre und nicht nur ein einziges Zentrum hätte. Neka me čita ženski glas, jer uviđam da radio teško trpi gej romansa. Stoga si pustim Michaela Nymana i repeticije i kažem, sutra sam se probudio i izrezao. Es soll mich eine weibliche Stimme lesen, weil ich einsehe, dass das Radio nur schweren Herzens schwule Romanzen duldet. Deshalb spiele ich Michael Nyman vor und die Repetitionen und sage, sutra sam se probudio i izrezao, raznesao pola ovog teksta. Morgen bin ich aufgewacht, habe die Hälfte dieses Textes ausgeschnitten, auseinandergerissen und morgen alles von Neuem versucht. Und aus mir entflohene Explosionen, voller Frustration, voller Traumata. Wie undankbar ich bloß bin. Wie undankbar dieser Text bloß ist. Er leistet Widerstand. Er stiehlt sich aus der Wohnung wie ein verliebter Teenager. Dreht sich im Kreis und weigert sich, weiterzugehen. Genau wie ich, wenn ich eine Liebesbeziehung beenden muss. Der Text versucht, sich auszuschreiben. Es reihen sich generische Sätze und grammatische Fehler aneinander und verschwinden schon am Tag danach. Ich lösche die studentischen Einfälle, die billigen Alliterationen und ähnliche Tricks, um die Zeichenanzahl zu erfüllen. Und jetzt privatisiere ich diesen Ort in der Idee eines Gedichtes, weil ich mir nicht helfen kann und hoffe, ihr werdet mir verzeihen können, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass ich in eure Wohn- und Schlafzimmer und Kopfhörer einbringe. Ich kann mich nicht mehr zwischen Rudi und Milosch verstecken, zwischen ihrem fehlgeschlagenen Sex und den 20 Jahren, die ich sie getrennt halten werde. Rudi und Milosch, meine zwei Rollen, eine winzige balkanische Version des Films Call Me By Your Name. Sie sind mein Schild, das mich vor einer milden Unbehaglichkeit schützen sollte, die an dem Ort entsteht, an dem einst ein Geschwür war. Die Beklommenheit, die sich meldet, entsteht an dem Ort, wo meine Prinzipien hätten sein sollen. Ich bin ein Teil einer Generation, die ihre Prinzipien für ein paar Monatsmieten und eine Winterheizung verkauft hat. Aber wir sind nicht diejenigen, die die Honorare gesenkt und die Mieten erhöht haben. Vielleicht seid es auch ihr, meine liebe Zuhörerin. Mein lieber Zuhörer, ich versuche, mich vom Thema loszureißen, von der Bombardierung Belgrads, mich aus dem Staub zu machen, die Schärfe meines Briefes dennoch zu behalten, den Zynismus für meine Generation, die politische Verantwortung gegenüber den zivilen Kriegsopfern. Man sollte einen Text schreiben, den sich weder die Rechte in Kroatien noch die Rechte in Serbien aneignet, wenn sie sich um Literatur kümmern würden, der weder die Zivilverbände in Kroatien noch diejenigen in Serbien anpisst, wenn sie Zeit für Literatur hätten. Man muss die unausgesprochenen und meinerseits ebenfalls projizierten Erwartungen erfüllen, die an einen osteuropäischen Schriftsteller, einen balkanischen Schriftsteller und einen schwulen Schriftsteller gestellt werden. Determinanten, die zufällig während meiner Geburt entstanden sind. Und das alles für ein Thema, das mich überhaupt nichts angeht. Ein Thema, das mich verfolgt. Wie eine Granate, die mein Kinderzimmer vor fast 20 Jahren durchbrochen hat. Genauso wie ich jetzt in eure Zimmer einbreche. Im Jahr 1999, in dem sich die Bombardierung Belgrads, über die ich schreibe, ereignet hat, bin ich 9 Jahre alt. und wurde sicherlich in der Schule misshandelt. Vielleicht summe ich den neuen Backstreet Boys-Hit vor mich hin. Meine Lieblingssendung ist Akte X. Und ich will Fox Mulder oder Pamela Anderson sein. Hängt alles vom Tag ab. Dennoch denke ich, dass ich einiges über den Krieg weiß, der mich juckt und bedrückt und eine Schleimspur auf meinen Werken hinterlässt. Krieg ist total. Der Teufel. Und wir, diejenigen, die unter seinem Omen geboren sind, können uns nicht von ihm losreißen. Er verfolgt uns, er kriecht in unsere Biografien hinein, in unsere Betten, Ambitionen und unsere Angstgefühle. Krieg hat mich verfolgt wie ein Thema, wie ein Mitgefühl, wie äußerst gelassene Scherze. Krieg besuchte mit mir die Berliner Afterpartys und runden Tische. Krieg hat mir Preise und Stipendien verliehen. Und Krieg kam manchmal gleich nach dem Ficken in mein Bett gekrochen. Und jetzt hat sich Krieg in meinen Liebestext eingeschlichen, weil ich für Krieg bezahlt werde. Für das leise Rasseln meines Stiftes, als ob ich hoffen würde, dass wieder mal etwas runtergehen wird und dass mir meine westeuropäischen Kollegen dafür gratulieren werden, weil ich recht hatte. Aber ich weiß auch dies. Wer Krieg ankündigt, hat immer recht, weil Krieg ein totales menschliches Bedürfnis ist. Aber er ist doch so verdammt langweilig. Deshalb lieben ihn am meisten diejenigen, die hassen. Diejenigen, deren Fantasie von Hass eingeschränkt wird, die in ihrem Leben nichts schaffen oder erbauen. Deshalb wird Krieg von gescheiterten Künstlern, Beamten und ehrgeizigen Generälen begonnen. Krieg ist für diejenigen ohne Sinn für Humor. Deshalb ist er auch so verdammt langweilig. Die Granate, die die Wand über mein Kinderbett zerschlagen hat, war eine gute Fee, die mich mit ihrem Zauberstaub bestreut hat und neben dem Talent ein Thema gab, das sich an meine Schuhe geklebt hat, wie ein Kaugummi, Toilettenpapier oder ein benutztes Präservativ im Berghain. Wen interessieren die Gedanken eines verdreckten Kindes auf CNN? Über Flüchtlinge, über Faschismus im In- und Ausland, über Jugendkultur, über Popkultur, über konservativen und linken Populismus, über Schwulenrechte, über Gewalt, David Bowie, über Millennials, über Hipster und insbesondere über Liebe. Ich bin ein Clown. Ich führe meine intellektuelle, verrottete Nummer bei Soufflé für einen Agenten, einen Verleger vor, der nur mit den Schultern zuckt und sagt, dass osteuropäische Dramen nicht so gut ankommen und mir eine Karriere in der Politik prophezeit. Und deshalb entfernt sich der Text, versteckt sich. Ich kehre ihn mit einem Besen zusammen. Ich wische ihn mit einem Schwamm um das Waschbecken. Ich schabe ihn mit einer Zahnbürste von den Fugen im Badezimmer ab. Aber Krieg ist doch so langweilig. Er widersetzt sich dem Humor, macht Satire und Zynismus vulgär und faul. Krieg ist ein Witz auf Kosten anderer. Krieg ist wie das Haus aufräumen. Uns wurde eingetrichtert, dass wir es machen müssen, um uns danach besser zu fühlen und dass es nun mal so ist. Und dass es in regelmäßigen Intervallen getan werden muss, weil ein sauberes Haus das Abbild einer gesunden Seele sei. Jetzt sagen Politiker dasselbe über ihre Staaten. Und Krieg ist weder Thema noch Motiv. Krieg ist ready-made, ein Pissoir. Das, was er halt ist, ein Spielzeug für Männer, über das Männer sagen werden, es sei Kunst. Krieg dient dazu, dass die einen beweisen können, sie hätten schon die ganze Zeit recht und dass die anderen sie die ganze Zeit zu Unrecht beschuldigt hätten, nicht recht zu haben. Krieg ist wohltuend wie Lavendel auf der Wunde der Sinnlosigkeit des Lebens. Ein Pissoir, ein totaler Zweck, self-evident und self-sustainable. Im Krieg beweisen sich diejenigen, die es lieben, das Pronomen wir zu nutzen und das Possessivpronomen unser. Hört euch nur um, meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuhörer. Wir und unser hat schon die Straßen, Facebook-Profile und Parlamente überflutet. Krieg ist dumm, definitiv, und debil. Ha! Alliteration. Aber während des Krieges ficken die Menschen viel. Sie haben Sex, sie machen Liebe. Das werden dir die Überlebenden beichten. Ganz leise werden sie dir von Raves, von Partys und vom Ficken erzählen. Liebe setzt frei, während Krieg vergewaltigt. Hass sät, spuckt und schlachtet. Und an die Stelle von Krieg werden immer offene Wunden treten. Und dann fängt alles wahrscheinlich von Anfang an. Vergib mir, meine liebe Zuhörerin. Vergib mir, mein lieber Zuhörer. Vergib mir, dass hier mein Ego explodierte und im falschen Ohr zersprang, wie die Bombe in der falschen Botschaft, wie die Granate, die sich in mein Kinderzimmer verirrt hat. Mir tut es leid, dass ich den Klangplan mit meiner Frustration zersprengt habe. Ich will immer noch von der noch nicht erzählten Seite des Widerstandes erzählen. Meinem Stäubchen, von der Liebe, vom Sex, von Kunst, Trotz und Stolz und von einer Zeit und einem Morgen. Darauf begründe ich meine Geschichte und mein Drama. Und ich bringe Rudi und Milosch zurück und stelle sie erneut neben mich in Berlin. In eine Nacht nach 20 Jahren. Im Jahr 1999 bin ich ein kleiner, grün und blau geschlagener Junge, in einer kleinen armen Stadt. Im Jahr 2019 bin ich ein relativ verwirklichter Mann in einer großen, viel zu teuren Stadt. Dies soll das Vergehen der Zeit sein, die 7300 Morgen, die hinter uns sind, und der eine, der uns anblickt, ein Widerschein von Hoffnung, wo ich anstelle von wir und unser, du und ich wähle. Oder uns beide. Biram ti i ja, ili nas dvoje. Ich bin ein alter Berliner Schwuler, der seine Wochenenden in Clubs verbringt, in die man ihn nicht reingelassen hat, als er jünger war, als er es brauchte. Aber ich bin gut gealtert, erfolgreich. Meinen Namen kennen mehr Menschen, als ich es mir je erhofft hätte. Ich habe eine kleine Kolumne, einen angenehmen Lebenslauf und eine etwas größere Wohnung. Ich bin ein erfolgreicher und nicht so junger Hipster, der sich in Berlin einquartiert hat. Ich habe dynamische Tage und eine stabile Ersparnis. Ich fürchte mich vor der Einsamkeit nicht mehr. Es genügt, einem neuen Projekt zuzusagen, dem Theater und der Stadt. Berlin ist mein Heim, in dem Maß, in dem Berlin es mir zulässt. Techno. Jedes Jahr wird er intensiver und aggressiver, wie eine Droge. Techno, mir ist langweilig. Schon seit Jahren sterbe ich vor Langeweile. Techno. Ich gehe zum Tresen. Ich spüre zwei Augen, die sich an meinen Rücken, meinen Hals und meine Arme geklebt haben. Wie anstrengend alte Männer in Clubs bloß sind. Frag doch, vielleicht kriegst du's auch. Woher weißt du's? Es sticht mich der Stachel der Erinnerung, der Widerschein vieler Jahre in einem Gesicht, während es denkt, niemand würde zusehen. Zwei Blicke treffen aufeinander und reisen durch die Zeit. Wir weigern uns zu blinzeln und zwischen uns fangen die Uhrzeiger an, sich rückwärts zu drehen. Das Ziffernblatt wird kleiner mit jedem Technobeat. Wir weigern uns zu blinzeln. Wir reisen durch die Zeit. Wir sind wieder jung und klein. Die 37 schrumpft zur 17 und die 49 auf 29. Und unsere Gesichter werden weich. Sie verwandeln sich in ein Lächeln. Sie lassen die Masken von Abgefucktheit, Hochmut und Coolness fallen, die für eine Nacht in den Berliner Clubs so unentbehrlich sind. Ich habe Angst davor, seine Stimme zu hören. Deshalb schweige ich. Man vergisst niemals sein fast erstes Mal. Vor mir steht das Artefakt einer Geschichte, einer Hoffnung und eines Versuches. Kauf mir ein Bier. Wenn ich ihm etwas sagen könnte, würde ich mich wahrscheinlich verschlucken und an diesem Kloß im Hals ersticken. Wir begegnen uns im Hades, in finsteren Räumen ohne Fenster, in der Erwartung, dass der Krieg beginnt oder aufhört. Unsere Treffen sind ein Fehler im System, ein Glitch. Kitsch des Zufalls. Ich würde ihn fragen, ob er Call Me By Your Name gesehen hat. Wir schweigen. Weiß er überhaupt, wer ich bin? Er weiß wahrscheinlich, wer ich geworden bin. Eine Truppe entzückter Homosexueller, alle identisch und imposant wie Kaiserpinguine, umkreist ihn und er verschwindet in einem Schwarm von Männern, schlanken, großen, in schwarz gekleideten, mit präzise geschnittenen Haarfransen in der Stirn. Ich schaue ihm nach. Wenn er mich will, soll er mir nachgehen. Ich suche ihn, wie Orpheus. So sehen verdammte Seelen aus. Alle sind gleich. Das Schicksal intervenierte nicht dreimal. Ich drehe mich um meine eigene Achse und um ihn, wie der Mond. Ich reflektiere das Licht lediglich. Ich bin ihm einige Wörter schuldig. Wort, Wort und Wort. Danke und entschuldige. Und einmal vielleicht ein Ich liebe dich. Du bist besoffen, Rudi. Du alter Narr. Ich bummle zum Darkroom. Der Techno dröhnt wie Bomben. Und hier verstecken sich die Menschen vor den Missgeschicken der Welt, vor Unglück und Qual. Und die Jungen flimmern und erwarten Hoffnung und Katastrophen. Wo sind sie jetzt? Ich gehe zum Darkroom. Ich irre in den Fluren herum. Ich verschwinde im Rauch und tauche in die Toiletten ein. Es nimmt mich die Finsternis. Ich krieche in die Ecke. Wieder mal Eurydike. Ich warte. Ein tiefes Atmen, Seufzer, fast so wie Gebete und einige knien sogar. Vor mir macht sich die Finsternis auf, der Darkroom. Ich betrete ihn, ich atme ein, ich spüre eine klebrige Handfläche. Die Zeit steht still, in der Reibung unserer Handflächen und Zungen. Er küsst genauso wie damals. Die Zeit kehrt an ihren Ursprung zurück, so scheint es für einen Augenblick. Jetzt weiß ich, was ich tue. Und die Hoffnung, dass es einen Neuanfang gibt. Erneut auf den Ruinen der alten Welt. Das Schicksal ruft dich nicht dreimal. Wir bleiben regungslos. Ich nehme seine Hand. Er führt mich aus dem Raum. Jetzt sehe ich ihn. Er sieht gut aus. Ich sehe 20 Jahre. Wir tanzen für eine Minute, zwei, drei, ich weiß nicht. Und kleine Implosionen in uns. Wir gehen die Treppen hinunter, ich lasse nicht von ihm los. Wir müssen fliehen vor der Musik, vor den Kaiserpinguinen, vor der Nacht und vor der Stadt. Wir nehmen unsere Mäntel. Wir verlassen den Club. Wir atmen tief ein. Wir sind noch hier. Diesmal haben wir weder daran gezweifelt noch uns umgedreht. Und langsam gehen wir den Lichtern der Stadt entgegen. Wir lassen eine ganze Reihe neuer Orpheus-Exemplare hinter uns. Ich stelle mir eine Bühne vor. Eine Bühne vor. Eine kleinere, intimere. Wir beide begehen sie diagonal. Ich gönne mir ein wenig Kitsch. Lasse zu, dass Schnee auf uns herunterfällt. Ich stelle mir eine Bühne vor. Eine kleine und intime. Und auf ihr einige ausgesprochene Wörter. Eine kleine Küche. Nichts Besonderes. Eine Frage. What kind of tea you like? Minztee, bitte. Und die Lichter gehen aus. Und dies ist das Ende dieser Vorstellung. Es bleiben nur noch ein paar Klänge übrig. Wie Erinnerung. An den einen Namen. Milos. An den anderen Namen. Rudi. Nice to meet you. Finally. Gibt es einen Klang der Verführung? Der Klang eines Kusses. Der Klang einer möglichen Liebe. Der Klang eines Morgens von morgen. Und der Klang des Endes dieses Dramas. Bombing von Dino Peschut. Übersetzung aus dem Kroatischen. Krešimir Bobasch. Es sprachen Niklas Dräger, Jens Harzer, Name Alai und Dino Peschut. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie: Gerrit Bohms.